Schüler sind Experten für interkulturelles Verstehen, dachten sich Professor Ronald Kurt und Jessica Pahl. Gerade in Schulen des Ruhrgebiets, wo oft mehr als die Hälfte von ihnen einen Migrationshintergrund hat, ist Multikulturalität gelebte Praxis. Vielleicht würden sich hier Problemlösungen für den Umgang mit kultureller Differenz finden lassen. Beteiligt an der Studie waren Schülerinnen und Schüler vom Ricarda-Hoch-Gymnasium in Gelsenkirchen, der Frieda-Levi-Gesamtschule in Essen und der Ludgerus-Hauptschule in Duisburg. In Einzelinterviews und Gruppendiskussionen, aber auch mit Hilfe von Improvisationstheater, wollten die Soziologen den interkulturellen Austausch beobachten und analysieren. Professor Ronald Kurt? Das war ein Ziel der Studie, dass die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Stoffe einbringen und darüber dann reflektieren und die dann auch im Improvisationstheater darstellen. Und dann kamen dann eben halt auch schnell diese klassischen Themen, Rauchen vor dem Vater, ein Kapitel, das spielen die Schülerinnen und Schüler, wie man damit umgeht, wenn man heimlich als Türke einen Deutschen zum Freund hat. Und dann wird schon in der Erzählung klar, wie geschickt sie sich da ausdrücken muss, dass sie genau wissen muss, wem sie was wie erzählen muss, damit die soziale Beziehung zu dem deutschen Freund nicht gefährdet wird. Also sie sagt es nur der Mutter und das auch nur andeutungsweise, so dass alle ein bisschen um die Ecke denken müssen und sich gegenseitig lassen können, ohne dass es zu direkten Konflikten kommt. Darin zeigte sich ein Grundmotiv im multikulturellen Alltag. Die Schüler der beteiligten Schulen versuchen, die Konfrontation zu vermeiden, mit den Eltern genauso wie untereinander. Oft gehen sie sich aus dem Weg, stehen auf dem Schulhof in Türkenecken oder deutschen Ecken. Es gibt aber auch immer wieder Momente der Begegnung. Einmal sind die Schüler, speziell in der Hauptschule, zu einem sehr ironischen Miteinander in der Lage. Also die können sich gegenseitig auch auf den Arm nehmen und beleidigen sich mit den Fremdwörtern des anderen. Also der Deutsche, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen alles, der Deutsche beleidigt den Türken mit türkischen Fremdwörtern und der türkischstämmige Schüler sagt dann Hurensohn zu dem Deutschen. Aber das ist alles noch im Grunde ein Zeichen von Zusammengehörigkeit und sich verstehen. In der Hauptschule kommunizierten die Schüler eher körperlich miteinander, im Gymnasium eher sprachlich. Das hat das Team um Professor Ronald Kurt nicht überrascht, aber interessanterweise haben wir unseren Vorzeige-Interkulturalisten in der Hauptschule gefunden. Der 16-Jährige hat in der Klasse muslimische Mitschüler, die während des Ramadans fasten. Ein Ritual, das ihm fremd ist, das er aber verstehen lernen wollte. Ich habe da auch mal versucht mitzumachen. Da sieht man auch mal, wie schwer das alles ist. Und dass sie sich wirklich auch stark an ihrem Glauben orientieren, da kann man schon den Hut vorziehen, sag ich mal. Das wirkliche Verständnis dafür, das kommt dann erst beim Mitmachen auf. Also, dass man dann zum Beispiel auch mal mit in die Moschee geht und sich das dann mal von innen anguckt, wie das alles gehandhabt wird und auch dieses Mitfasten, das fördert wirklich das Verstehen ungemein, dass man dann wirklich mitfühlen kann, was sie tun. Dieses Interesse an der fremden Kultur ist allerdings eher die Ausnahme, haben die Soziologen beobachtet. Auch wissen die Schüler natürlich um die sozial erwünschten Antworten. Sie kennen das Multikulti-Ideal, die Kultur des anderen als Bereicherung zu empfinden. Allein die Wirklichkeit sieht anders aus. Der als Ideal vorgeschriebene interkulturelle Diskurs findet in der Praxis, so wie wir das in dem Projekt gesehen haben, so gut wie gar nicht statt. Sondern da greifen eben andere Praktiken wie Ignorieren, sich gegenüber Differenzen indifferent zeigen, die goldene Regel anwenden, also wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe, Vermeidungsstrategien, sodass jeder genug Raum hat, seinen Eigenheiten nachzugehen, ohne dass man sich in seinen Unterschieden zu nahe kommt. Ausgewertet wurden 40 Interviews, in denen die Schüler einen Schultag und auch ihre Erfahrungen mit Multilingualität beschreiben. Es gab 4 Gruppendiskussionen, unter anderem zum Thema Liebe, und 98 Videokassetten mit Aufzeichnungen von Szenen des Improvisationstheaters. Und das ist das, was uns in dem Forschungsteam überrascht hat, dass es doch eher eine Praxis des sich aus dem Weg gehens, eine Praxis des sich Lassens, eine Praxis des Vermeidens von Interkulturalität eigentlich gibt, die zum Gelingen von einem kulturellen Nebeneinander beigetragen hat. Die Schüler wissen, wie sie den anderen verletzen können und scheinen sich mehrheitlich auf einen Nicht-Angriffspakt geeinigt zu haben. Ihre unterschiedlichen Meinungen kommen in der Gruppendiskussion, die die Forscher angeregt haben, dennoch klar zum Ausdruck. Grundlage war unter anderem ein Text aus einem deutsch-türkischen Internetforum, in dem ein deutsches Mädchen schreibt, wie verzweifelt sie sei, weil ihr türkischer Freund sich von ihr getrennt habe. Denn seine Eltern wünschten sich eine türkische Frau für ihren Sohn. Was würdet ihr diesem Mädchen raten? Fragten die Forscher, unter anderem die Schüler der Frieda-Levi-Gesamtschule in Essen. Wenn die Eltern das sagen und er sie liebt, dann muss er nicht auf seine Eltern hören. Sollte er nicht. Wenn man heiratet, dann muss die Familie hinter einem stehen, weil sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Die Familie ist so ein Rückgrat für jemanden, halt so ein Ort, wo man weiß, okay, denen kann ich jetzt vertrauen. Und keine Ahnung, wenn jetzt die Familie sagt, nein, du heiratest nicht mit der Deutschen, ich würde das dann auch akzeptieren, weil ich, keine Ahnung, meine Familie ist mir schon wichtig. Und demnach, weiß ich nicht, die Familie muss schon einverstanden damit sein, denke ich. Wenn es ums Heiraten geht, dann, ich meine, wenn wir etwas möchten und uns durchsetzen wollen, dann machen wir alles, dann denken wir gar nicht an die Familie an in dem Moment. Ja, das ist, denke ich mal, von Person zu Person anders. Du bist halt so und andere dann halt wieder nicht so. Die Schüler wissen um ihre unterschiedlichen, kulturell bedingten Sichtweisen und Rituale. Und artikulieren sie auch, zum Beispiel wenn eine Muslima keinen Alkohol trinkt und von ihrem multikulturellen Freundeskreis Akzeptanz für ihre Position einfordert. Da war interessant zu sehen, wie sie sich gegenseitig dulden in ihrem Anderssein und gleichzeitig sich Räume schaffen für ihr eigenes Anderssein. Und da ist es eben wichtig, dass man keine zu radikale Meinung bildet. Zum Beispiel in den Gruppendiskussionen gab es keinen, der gesagt hat, Deutschland ist nur für Deutsche da oder der Islam gehört zu Deutschland. Solche Sprüche kamen überhaupt nicht vor. Das Improvisationstheater, das zwei deutsch-türkische Theaterpädagoginnen mit den Schülern realisiert haben, hat ihnen sichtlich Spaß gemacht, wie der Film zeigt. Auch wenn dabei viele Klischees reproduziert wurden, so Professor Ronald Kurt. Da spielen die Schülerinnen eben die Szene, wo eine Schülerin von ihrem Vater beim Rauchen erwischt wird, also eine türkischstämmige Schülerin. Und das wird von deutschstämmigen Schülern und von türkischstämmigen gespielt. Und das ist ganz interessant, wie sie das umsetzen. Also die türkischstämmigen Schülerinnen, die das spielen, die können da so richtig ins Volle gehen und der Vater kann zürnen und wüten und die Schülerin verhält sich entsprechend, verdeckt ihr Gesicht, um die antizipierten Schläge abzuwenden. Und wenn dann der deutschstämmige Schüler das probiert, dann weiß er zwar, worum es geht, er kann es aber nicht spielen. Er kann nicht zuschlagen. Also da sind unterschiedliche Erfahrungen in der Sozialisation, die sich dann im Improvisationstheater zeigen. Also unterschiedliche Konzepte von Respekt und Ehre und Würde. Nach einem halben Jahr Training haben die Schüler der beteiligten Schulen in Essen gemeinsam einen Theaterabend gestaltet. Auf der Bühne spielen sie mit wechselnden Rollen und Identitäten, verdichten ihre Fremdheitserfahrungen zu Szenen und entwickeln Optionen des Umgangs mit kulturell anderen in der Gesellschaft. Eine Straßenbahnszene, in der der Dialog zwischen Deutschen und Migranten eskaliert, wird auf Wunsch des Publikums ergänzt um eine gut endende Variante. Warum seid ihr denn so fies gelaunt? Wenn ihr euch alle mögen würdet, dann wäre es als kein Problem. Dann hättet ihr auch alle gute Laune. Sollen wir jetzt etwa Gruppenkuscheln machen, oder was? Nein! Ja! Okay, Gruppenkuscheln und Happy End! Oh. Professor Ronald Kurt sieht im Ergebnis der Studie durchaus Impulse, die interkulturelles Verstehen auch gesamtgesellschaftlich fördern könnten. Und das ist eigentlich eine Haltung, die ich der ganzen Gesellschaft wünsche, dass man einen spielerischen und damit freieren Umgang mit Differenzen suchen kann, zum Beispiel in der Form des Improvisationstheaters. Nun leben wir in Zeiten, wo das Spielerische gerade nicht mal so besonders stark ausgeprägt ist, sondern eher eine Tendenz dazu da ist, Unterschiede sehr ernst zu nehmen. Aber das ist genau die Rückseite der Medaille, dass man versucht, Differenzen spielerisch anzugehen und sich selbst in diesen Unterschieden möglicherweise auch neu zu entdecken und neue Möglichkeiten zu sehen, die das bisherige Leben und die Gewohnheiten, die man hat und die Klischees und Vorurteile, die man hat, so ein bisschen produktiv irritieren können.